war ein heißer Sommernachmittag, als Onkel Pimmelwix, ein Mann mit einem unstillbaren Verlangen nach Extremen, sich in seiner Küche aufhielt. Er hatte gerade eine große Portion Crystal Meth geschnupft und die Droge begann ihre Wirkung zu entfalten. Seine Pupillen weiteten sich und sein Herz raste vor Aufregung. Plötzlich hörte er die Schritte seines Neffen, der gerade von der Schule nach Hause gekommen war. Hey Onkel Pimmelwix, was machst du da? Fragte der Neffe neugierig, während er in die Küche trat. Onkel Pimmelwix, dessen Sinne bereits überreizt waren, verlor die Kontrolle. Mit einem wilden Blick packte er seinen Neffen und begann ihn brutal zu verprügeln. Du kleiner Mistgerl, du hast hier nichts zu suchen, schrie er, während er auf den wehrlosen Jungen einschlug. Nach der Prügelei, die den Neffen blutend und weinend zurückließ, tobte Onkel Pimmelwix kreischend und stöhnend durch das Haus. Er fühlte sich unbesiegbar und von einer unkontrollierbaren Energie getrieben. Plötzlich hatte er eine Idee, die ihm in seinem Rausch erschien. Er stürmte nach draußen, rannte in den Garten seiner Nachbarin und begann sich direkt auf ihre Blumenbeete zu erleichtern. Die Nachbarin, eine ältere Dame, hörte das Geschrei und die Geräusche und eilte nach draußen, um zu sehen, was los war. Doch Onkel Pimmelwix war noch nicht fertig. In einem Anflug von perversem Vergnügen wischte er sich den Arsch mit der Katze der Nachbarin ab, die gerade friedlich auf der Veranda lag. Die Katze miaute vor Schmerz und Schreck, als sie unsanft behandelt wurde. Onkel Pimmelwix lachte hysterisch, während er zurück in sein Haus taumelte. Vollkommen unberührt von den Konsequenzen seiner Handlungen. Die Nachbarin stand fassungslos da, starrte auf die Bescherung in ihrem Garten und fragte sich, was gerade passiert war.